Abschnitt 2 von Akademische Gedichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Akademische Gedichte von Johann Philipp Lorenz Witthoff. Abschnitt 2. Die Jagd. Geliebtester, wir gehen auf die Jagd, die Tummelbahn von Emsigkeit und Pracht. Du Herzensfeind von allem trägen Wesen, du sollst fürwahr dies Blatt mit Gnüge lesen. Denn willst du Fleiß und alles hurtig sehen, du musst zur Jagd und nicht zur Kirche gehen. Auch die sich sonst an Grillenfang erlaben, die scheinen hier Korsarenmut zu haben. Du kannst mir eins dagegen schuldig sein. Ich bitte, halt den Philosophen ein, zum wenigsten, immittelst ich erzähle, wie reimt zur Jagd sich deine weiße Seele. Das Horn ertönt und lautet wunderlich, allein es reizt und auch ein bisschen mich. Ich läute drum, Tartine nicht zu Grabe, Ergötzungen sind auch der Einfalt Gabe. Nun sprich nicht mehr, dass Goliath so schrie, indem er jetzt dem David unterm Knie in Fechterwut und über seinem Speere Beschimpfung ächzt, gebrüllt zuvor dem Heere. Auf Blut erhitzt, verpicht auf Raserei, erschallt zugleich der Hunde Mordgeschrei. Nun Augen her, die Herrlichkeit zu schauen, da kömmt ein Kern von Herren und von Frauen. Was für ein Trieb auf aller Wange lacht, ihr ganzes Herz, der ganze Geist ist Jagd. Auf Pferdestolz, worauf die Reiter schielen, auf Frauenlob, auf Mut, den allen fühlen, auf Kleiderstolz, wovon in Sonnenlicht die Farbe kaum durch ihre Borde bricht, auf alles Stolz und höher nun als Erde ist jeder voll von sich und seinem Pferde. Das kann ein Gaul auch in der dümmsten Hut, gelangt durch ihn Geschicklichkeit und Mut, er fühlt etwas von Ehrfurcht und vom Neide und aufgeputzt ist ihm die Plage Freude. Und Freude stolz, denn Hochmut ist ein Dorn, der Ärger trifft, als Zungenschlag und Sporn, das dürfte schon uns Putzepal erstreiten, denn konnten nackt auch Pferdeknechte reiten, ihn, der auf sich nur Alexander nahm, sobald ihm wo der Schmuck am Leibe kam. Den edlen Gaul ermannt die bloße Mähne, von Schleifen bunt, nun eine neue Szene. Das Feld, vorher der Lerchen Aufenthalt, das Lustrevier der Nachtigall, der Wald, das Wälschen auch, wo weiße Leere funden, sind nun die Welt der Jäger samt den Hunden. Da springt ein Hirsch in schöner Angst davon, der Hörner Klang, der Hunde Freudeton, belehrt die Jagd, die schwärmt von allen Enden, verweilen hieß, Triumphe sich entwenden. Das Windspiel fliegt, verliebt in Ungemach, geradewegs ihm, wie die Pfeile nach. Die Bracken ziehen durch wohlerlernte Weiten, wie Schelme schlau, verteilt zu beiden Seiten. Er könnte sonst, was mag der Furcht entgehen, den Absprung sich nach Sklavenart ersehen, wie Kindern Angst, so gleicht ergrimmen Teufeln, vor Angst ergrimmt und wirklich im Verzweifeln, hat sich der Hirsch gestellt und wütend scheu, entdarmt den Hund das zackige Geweih. Belobter stirb, da deiner sechs dich rächen, und jeder wird zu deinem Lobe sprechen. Bedauern ist hier ernst, nicht bloßer Schein, die Menschen eher das falsche Lob allein. Wie mancher säh, und säh es ohne Klagen, an deiner Stadt sein Weib zu Grabe tragen. Doch bist du hin, wo keine Hündin bildt, wo Jage nichts und keine Trompe gilt. Doch während dem, dass ich belohnte Treue, dies wahre Leid dem Hunde prophezeien, entspringt der Hirsch und bleibet ungesehen, durch Laub bedeckt in einer Quelle stehen. Er zieht nunmehr, indem vor Qual und Trennen vom Durste dürr ihm alle Glieder brennen, den hellen Trunk mit lauten Zügen ein. Nicht Sehnsucht kann, nicht größer Freude sein. Verstündest du, wie List und Macht sich häuften? Ach, armes Tier, misstraue deinen Läuften. Begierig macht der heulgerechte Hund der fernen Jagd des Hirsches Tücke kund. Doch finden bald in böse Nasen wieder, die Ruhe fließt ihm süß durch müde Glieder, er grüßt bedrängt den so beliebten Ort und will zur Flucht erfrischt und müsste fort. Ach, aber ach, da steht er leer an Ränken, mit einmal steif in zitternden Gelenken. Nun kömmt der Tod und mit ihm der Betrug, der Hunde viel und Jägerstahl genug, er hat sich starr im Kühlen abgestanden, forthin ist nichts zur Rettung ihm vorhanden, von Güte fern, verlassen sträubt er sich, ist er umringt, noch allen fürchterlich, und macht er gleich noch immer Hunde fallen, was diesen fehlt, gelingt zuletzt doch allen. Sein Hals erfährt der Würger Raserei, ihm reißen fünf die volle Brust entzwei. Highwaymans gleich an Wut und auch an Tücken, besetzen ihm noch andere drei den Rücken. Ein Paar erwählt den Kopf sich für Gewinn, nun nehmen vier auch mir die Schenkel hin. Er kann nur noch in rauen, dumpfen Tönen die bange Wut und Angstgeblöge stöhnen und weint zuletzt, den Gott auch Menschen gab, den Notbeweis in dicken Tränen ab. Da kömmt ein Herr gefährlich angejagen, was Großes wird die hohe Miene wagen. Der offene Zorn, der hält wie prächtig sich, und nun warum, oh, das verlangt auch mich. Er kömmt, den Hirsch entrüstet durchzustechen, so sieht man sich an Helden, Helden rächen. Was die Natur durch stille Seuche tut, dazu gebraucht der Mensch so manche Wut. So manchen Dolch und tausend Hundezähne und Pferd und Knecht, die sei die zweite Szene. Nicht wahr, mein Freund, du hast bereits genug, ich merke schon, dir fehlt der erste Zug, du möchtest nicht in solchen Blutgeschichten erschrecklich schön dich weiter unterrichten. Wer gern vernimmt von Morden und von Wut, den plagt gewiss ein melancholisch Blut. Nur eins noch, das ließ ich noch erzählen, mein Werter, nein, das muß ich nicht verhehlen. Da liegt ein Berg, der Jagd vorausgeneigt, der breit und sanft mit hohem Schritte steigt, doch völlig steil entging an einer Seite der Abhang ihm durch seine ganze Breite. Da sieht er dann in den ihm nahen Rhein von oben her auf einmal jäh hinein. Nun fängt man an, das Wild aus allen Sträuchen durch manche Kunst den Berg hinanzuscheuchen. Das weht hinauf, es wechseln Flug und Sprung, die Freude lacht, dass ihm die Flucht gelung. Allein zu gern sind übereilte Freuden die Mütter selbst der allergrößten Leiden. Sobald es jetzt die Höhe schnell erreicht und wähnet, dass auch die sich abwärts neigt, erfolgt ein Sprung wie Pegasus ihn setzte, der prächtigste, doch auch der allerletzte. Es stürzt hinab, bevor der Strom es nimmt, indem erstaunt es sich im Sturze krümmt. Und jetzt die Jagd in vielen Kähnen schwimmt, begegnet ihm von vornen und von hinten im runden Blei der schnelle Tod der Flinten. Da schwimmt es nun, o gügisch in der Flut, ich sage nicht, dass es mir wehe tut. Wie stimmten sonst harmonisch meine Töne nach Jägerart, die sei die letzte Szene. Zu leicht verschwendt ein Dichter seinen Fleiß, der, wenn er darf, nicht aufzuhören weiß. Und du verlangst, dass ich es dir verschweige, ich oft genug ein naher Augenzeuge, was manche Jagd für seltene Künste zeige. Auch über Vieh erstreckt sich unser Recht, das lehrt die Jagd, die Philosophen schlecht. Dies findest du, wenn Kenner dich belehren, wie Kunst und Kraft dem Jäger angehören. Begreife doch, wie glücklich man bemüht, aus hoher Luft den Reiger an sich zieht, um den verschmitzt entbundene Falken streichen, bis das zuletzt die Jäger ihn erreichen. Wie man ihm zwar die Freiheit wieder schenkt, doch einen Ring ihm erst am Fuße hängt, woher der einst die weit entfernten Erden des Fängers Lob und Größe lernen werden. Wie man den Wolf, wie man ein Reh bedrängt, die Trappen schießt und Füchse prellt und fängt, das freut dich nicht, doch dass ich dies noch wage, so höre, wie der Wolf nach Jäger sage, sobald er meint, dass man im Ernste jage, den Magen sich mit klugen Egel leert und dann recht aus nunmehr erleichtert fährt, unumgesehen durch ganze Länder fährt, der lose Wolf, den niemand sonst erreichte, wenn nicht die List dem Jäger Hülfe zeigte. Wie man den Weg, den er zu traben pflegt, den Tag zuvor mit Eselfleisch belegt, da schmaust er dann nach hübscher Wölfeweise unglaublich viel von dieser argen Speise. Nicht minder hübsch, als wenn ein Söffer trinkt, dem edler Sieg zum fernen Kampfe winkt. So leerte man vor Zeiten in Westfalen die Fässer aus mit wölfischen Pokalen, die bald hernach, da Lust nicht immer nützt, im Nagelfest, in vollem Bauche sitzt, so muß er schnell auf seiner Bahn ermatten, zur Flucht zu schwer und kömmt der Jagd zustatten. und wüsstest du, wie hurtig, wie genau, wie tapfer man der aufgebrachten Sau, die wütet gern dem Jäger kühn zu Leibe, den starken Spieß mit Macht entgegentreibe und Dolche nur dem Frischling ihrer Brut entgegenhält, noch schwach, doch gleich an Wut, dann solltest du darin erweise sehen, dass über Vieh der Menschen Kräfte gehen. Doch mich, der sonst von Musen Töne bat, verweisest du nunmehr auf Hippokrat. Gemach, ich will von Mord nichts mehr erwähnen, es hat bereits dies Spiel zu harte Szenen, weil alles Blut, das hier die Flur benetzt, sich der Natur der Freude widersetzt. Und die, die gern Komödien erzählen, wer wollte die wie gute Freunde wählen? Wo die Kopie die ganze Lust verstellt, die nur im Sehen, im Lesen uns gefällt, solange sich der Bühnenrand erhält. Ich müsste wohl indessen doch gestehen, der Künstler kann uns die Natur erhöhen. Gesetzt, er stellt das Allerärgste dar und malet schön und bei dem allen wahr. Du wirst gewiss auch solche Tafeln kennen. Die Hölle selbst ist nimmer schön zu nennen. Doch starre nur in Rubens Bild hinein, da wird sie schön und gleichwohl Hölle sein. Ist nicht der Geiz das garstigste von allen? Und im Terenz hat mir der Geiz gefallen. Doch Jäger lockt nicht Abbild, sondern Jagd, da weder die noch das dich heiter macht. Nur unser Tun gelüstet unsern Augen. Was man nicht kennt, das wird auch wenig taugen. Du nennst die Jagd, Geliebter, ärgerlich, doch glaube mir, ein Philosoph vor sich, beginnt er erst die große Welt zu kennen, ist nicht fortan derselbe mehr zu nennen. Ein Umstand macht gewisse Dinge schön, das musst du mir und völlig eingestehen, die, nicht erforscht, Gebrechen ähnlich sehen. Das Große kann auch Große nur beraten, die große Jagd geziemte nie Privaten. Was dem gebührt, das steht nicht diesem an, was Fürsten schmückt, entehrt den Untertan. Wie brünstig sind Regenten nicht zu lieben, die so gesetzt in Tugenden sich üben, wie Fenelon die Fürstensöhne lehrt. Doch wäre das so völlig lobenswert, wenn eben groß in allerlei Beschwerden uns Ehre rief, auch Telemachs zu werden. Die Majestät umgibt sich trefflich schön, uns mag ich warm in Bruderliebe sehen. Bedenke doch, des Fürsten Prast und Sorgen, du willst dein Herz in manche Stunde borgen, er habe meins, jedoch was sich versteht, wenn seine Last mir fern vorübergeht. Sein hoher Kram ist nicht für unsere Brüste, so gönne denn im majestätsche Lüste. Hat die Natur ihn nur für eitle Pracht, zu jungferlich, zu still und träg gemacht? So kann dies Spiel zur Härte weicher Sehnen, auf fremder Bahn entfernt von Chloris Tränen, an Emsigkeit, an Eifer ihn gewöhnen. Denn bricht einmal der Eber wild herein, da glaube mir, da will gefochten sein, der grimme Zorn, der in dem Hauer wütet und Treue droht und Stümperei verbietet. Wer wagte den erschrocken anzusehen, sich fürchten hieß, dem Tod entgegengehen. Noch minder darf ich kleine Jagden schelten, die nötig sind und uns am Tische gelten. Man stelle sie mit einmal völlig ein, dann würde bald der Acker öde sein und lauter Mord nur starke Leute nähren und niemand sonst des Hungers sich erwehren. So bitter ist fürwahr auch nicht der Tod, der hurtig kömmt, ein Fingerhut voll Schrot, nicht bitterer als der, den Tiere sterben, die steif und alt im Kümmernis verderben. Auch stärkt die Jagd und schafft die Grille fort. Ich rede hier mir selber nicht das Wort, wiewohl auch ich, wenn mir's an Wonne fehlte, vorzüglich gern mir diese Lust erwählte. Ich schösse dann und glaube hätte recht, mir Hasen dort, da Schnepfen, hier den Hecht. Nun hat nicht mir Plutarch dies Spiel empfohlen? Ich kenn ein Pferd und kenne die Pistolen. Wozu die Jagd? So denken ich und du, ich frage gern um jede Tat wozu. Ich jagte selbst, nicht besser wo nicht schlimmer, als Plinius, die Jagd gefällt mir immer. Als man das Wild ihm in die Netze trieb, da saß er still, vortrefflich still, und schrieb. Das kann ich dir und will es nicht bestreiten, die große Jagd umringen Grausamkeiten. Vergnügen muß der Unschuld Echo sein, und quälen stimmt mit keiner Unschuld ein. Und die Gefahr, worin so viele schweben, sind Menschen nicht, Belehnte nur mit Leben. So frevlerisch, auf schlechtes Spiel gestellt, ist nur die Jagd ein Weg in jene Welt? In Chroniken auf Jäger nur zu schauen, da liegen sie zerschossen und zerhauen, und Jäger sind doch Menschen nicht allein, dem Menschen muss ein Knecht auch etwas sein. Erweckt es Neid, hier von der Welt zu scheiden, das lasse man den Peguan beneiden, der Krokodil und Affen heilig heißt und glücklich hält, denn ihre Wut zerreißt. Und kann auch Jagd zur Ehre Wege bahnen? In Libyen, vor dem für Afrikanen, da freute den die weltberühmte Tat, den ritterlich ein Elefant ertrat, auch unter uns, wozu das Wörtchen Ehre, für manchen Mann, wenn er kein Jäger wäre. Ich lobe mir, als sicherer vor Gefahr, was ehedem der Wiener Sitte war. Da deckte man, die Würde zu bedeuten, die Toten erst mit schönen Löwenhäuten. So hätten sich, im Brudermord erstickt, Verfolger gut in Bärenfell geschickt. Es jammert mich, wenn, Beifall einzuholen, ein Saint-Amand den Kasimir in Polen so hörisch rühmt, dass er aus Lust zur Jagd sich immer nichts aus seinem Leben macht. Nun rechne noch hierher die Wut der Hunde und ihren Tod und dann so manche Wunde. Verträgt dies auch das sanfte Tugendlicht? Und lässt es groß, ich denke beides nicht. Auch Tieren muß des Mitleids hohe Pflichten, wo Not erlaubt, der fromme Mann entrichten. Dem Hunde selbst, der kämpfend für uns schreit, so feurig liebt und dankbar sich erfreut. Doch pflegt ihn nur der Eigennutz zu schätzen, nach Gundibalds burgundischen Gesetzen. Beschimpfte man, wer einen Jagdhund stahl, den Sperberdieb erhaschte größte Qual. Was mochte wohl den Tycho Brahe stechen, am Throne sich um einen Hund zu rächen? Gesetzt, ich will nur dieser werde mein, das müsste Sucht, das kann nicht Liebe sein. Ein Anblick kann auch seufzen, Rede, Lachen, verliebt, jedoch allein in Menschen machen. Doch nimmer geht die Liebe Tiere nach, bevor ihr Herz mit unserm Auge sprach. Das kostet Zeit, die lässt sich nicht beschneiden, dann erst beginnt die Liebe zwischen beiden. Und Liebe bleibt in Gottes Schöpfung Pflicht, bis ihr dereinst die größere widerspricht. Doch so bewährt sich Tychos Grille nicht. So schön ist nichts auf dieser ganzen Erde, als Menschen erst und nach den Menschen Pferde. Doch armes Tier, wie foltert dich die Jagd, du Lagerhaus von Elend und von Pracht, das ist der Wahn, dem viele große frönen, das Stolz und Trotz gesalbter Häupter krönen. Sie sagen wohl, sie liebten Vieh und Knecht, Vertrauen bringt die Schwachen um ihr Recht, so dürften auch die Siamiten schließen, dass Kinder dort der alten Huld genießen. Sie gelten viel, doch wie, für lauter Scherz, und um ihr Heil bekümmert sich kein Herz. Wenn etwa gar ein Kruzifix wo stünde, ich denke hier an Sitte, nicht an Sünde. Trajan erkor sich auch denselben Wald, zur Frömmigkeit, Blutlust Aufenthalt. Allein Trajan verglich sich edlen Seelen, die straucheln nicht und fallen, wenn sie fehlen. Doch ist darum die Weise jedem gut, der niedrig denkt und keine Wunder tut? Und auch ein Prinz, gemacht für schöne Taten, der könnte leicht sich dieser Kunst entraten. Wie mancher läuft am Ende noch Gefahr, kein Blut zu scheuen, der sonst die Güte war, dagegen der, dem Mut und Kräfte fehlen, er lernet wohl die wilden Tiere quälen. Doch weiterhin, ins Kabinett, ins Zelt, durch Jagen wird kein Staatsmann und kein Held. Man achte recht auf unsern Heldenkönig, bekenne Neid, ist seiner Siege wenig, und schreiten sie sich von der Menge her, sind sie gemein, ein bloßes Ungefähr, es müsste flugs die Neiderschande töten, behaupteten sie sowas ohn Erröten, die Lüge selbst verstummt um manche Tat, verwandelt sich in Hass und wird Soldat. Und fest riss auch den Zauber in den Füßen, die, was er will, dem Auge sagen müssen, bewundert nichts als Preußens Friedrich. Voltaire dann am Ende selber sich, worin Vernunft mit Schnurre, Neid und Lüge sich einversteht, da finden alle Gnüge. Die ganze Welt, soweit noch einverstand, die Schatten nur von etwas Einsicht fand, ist darin eins, es kann zu seinesgleichen das Altertum uns kein Exempel reichen. Und Helden ihm vollkommen gleichzuziehen, das mag einmal die Fantasie bemühen. Denn hat sie Werk zu 60, 100 Jahren, wer findet sich mehr in Siegen und Gefahren? Entwirft er nur für jede Schlacht den Plan, er führt ihn aus und gibt ihn selber an, den kühnsten Hold, die vor dem Kriege schrecken, des Friedens wert, geflissen ihn zu schmecken. Begibt er sich in großes Ungemach, wenn Not ihn fleht und blitzt dem Friede nach, dem Feinde nach und unter seinen Fahnen, auf Stein und Frost, wer wird da Wege bahnen? Er führt den Krieg, den seine Seele hasst, nicht mutig nur, auch billig und gefasst. Das Lager dort, ein Land von festen Städten, ein Arsenal, bemoost mit Bajonetten, er blickt ihn still in Kugelregen gehen, die sich um ihn im Wirbelwinde drehen. Da denkt er dann auf untergrabenem Boden, rundrum bepflanzt mit 100.000 Toten, Regentenpflicht, denn oh, sein Geist ist stark, den fühlt sein Heer durch Knochen und durch Mark. So ließ sein Volk Ariovist gewöhnen, die hingen sich den Pferden an die Mähnen. Da rennte dann der Landsknecht so geschwind, als Reuterei, das ganze Volk ein Wind. Das wahre Spiel auf unsers Königs Zügen, es mußte jüngst ein Heer nach Potsdam fliegen. Es flog zurück und trat auf Rosbachs Flur und schlug den Feind und schlug und sah ihn nur. Das Schwert geschärft erhub es schnell sich wieder nach Lissa hin und ließ sich eben nieder und schlug aufs Haupt die fürchterliche Schar, des Siegs gewohnt und tapfer immer da. Das war für ihn ein Werk von wenig Tagen, das oder nichts ist fliegen, stehen, schlagen. Das tat kein Prinz, so viel auch ihrer jagen. Das tut allein nur er, der Menschenfreund, für den in uns die wahre Liebe weint, er unser Trost, noch unser trotzdem Neide, und unser Ruhm und unsere beste Freude. Uns fand sein Feind geduldig, aber scheu, für Friedrich gestimmt, nur immer treu. Das wollte nicht in die Pariser Köpfe, sie schienen sich zu niedliche Geschöpfe, uns alle nicht die Blicke von Berlin, nur nach Paris und Lehrich abzuziehen. Das ist der Wahn des Bürgers an der Seen, dass neben ihm sich keiner so gewöhn. In Freudigkeit ein Untertan zu sein, so nimmt ihm nichts als dieser Irrtum ein. Doch unser Feind, sein Gutes auch zu melden, bewunderte den König in dem Helden. Wenn man mit ihm darüber sich besprach, dann ging auch ihm des Landes Plage nach. Barmherzigkeit war da noch keine Schmach. Er fand erstaunt von seinen Vatersorgen, hier Spuren genug, entdeckt und dort verborgen. Nur so bedenkt der beste Fürst sein Reich, und welches Volk ist uns an Treue gleich? Wir, Kindern gleich, wir sehen mit offenen Armen nach seiner Huld so willig zum Erbarmen. Wiewohl, zu weit entfernte sich mein Ziel, da straft die Kunst, entschuldige Virgil. Mein Schluss ist gleich dem deinen ungezwungen, wenn über dem auch so Horaze sungen. Und ist August ein Zwerg bei Friedrich, so sei Virgil ein Riese gegen mich. Wenn Musen auch in meine Laute singen, so wird sie leicht des Königs Lob erklingen. Ist das verkehrt, so hätte nicht geneigt die Schöpfung uns ihr Meisterstück gereicht. Noch hat mein Herz sich nie darum erhoben, was ist so leicht, als den inbrünstig loben, den, dessen Lob durch alle Lande fährt, zu groß für Lob, doch alles Lobes wert. Ich lobe nicht, wie Hofbedienste pflegen, der richte nur nicht über unsere Segen. O, der gewiss entscheidet falsch und blind, der sich allein bemerkt, allein empfindt, kein Denker sah, so viel ich ihrer kenne, und geistig, groß geübt und edel nenne. Das ganze Wohl, das Preußens Untertan wahrhaftig hat, so wahr, so dankbar an, als dieses Wohl mein Vater allen malet, er, der den Schein für Wahrheit nie bezahlet, rechtschaffen spricht und denkt er immerfort, mein Herz verdankt ihm dies, sein eignes Wort, das heiße Glück, ein wahres Glück auf Erden, ein Untertan von Friedrich zu werden. Ende von Die Jagd.